NDR Info. Das Hörspiel. Wo ist unser Leben hin? Sieht mich überhaupt jemand? Die Autorin Astrid Littfass liefert Momentaufnahmen der einsamen, unerlösten Großstadtexistenzen, die unterirdisch leben wie die Nacktmulle. Andrea Ghetto hat ihre Capriccios inszeniert. 1. Monika. Haben Sie schon mal vom Nacktmull gehört? Der Nacktmull gilt als besonders hässliches Tier. Eine Mischung aus Minischwein und Ratte mit freiliegenden, gebogenen Nagezähnen. Seine Haut blassrosa, schrumpelig, faltig, roh, wie Hähnchenschenkel. Für hässliche Tiere wird kaum gespendet. Super sexy, kuschelige, attraktive Tiere dagegen erfahren viel Mitleid und großherzige Spenden. Und große, starke Tiere, Elefant, Bär, Wolf, Wal und natürlich charismatische Arten, wie beispielsweise der Leopard. Dem Nacktmull bleibt nur die Hoffnung, dass in seiner Nähe ein anderes, hübsches Tier lebt. Dann hat auch er vielleicht eine Chance, kann sich bei dem hübschen Tier unterstellen, kann ein wenig partizipieren. Aus dem Leben der Nacktmulle. Capriccios von Astrid Littfass. Wenn unser Leben schon lange mit uns gegangen ist, klafft auf seiner einen Seite ein ziemlich großes leeres Loch. Auf seiner anderen Seite finden wir dafür eine immense Anzahl von Dingen. Schauen Sie an. Wir drehen und wenden Sie. Man weiß nicht, was anfangen mit Ihnen. Sie sind aber da. Sie sind da und wir schauen Sie an. Sie schauen zurück. Behalten wir sie nun oder schmeißen wir sie weg? Wenn wir sie behalten, entfernen wir uns aber mit der Zeit von Ihnen. Das ist einigermaßen kurios. Hat letztlich aber doch was Gutes. Hat einen Sinn. 2. Vorstellungsgespräch. Und jetzt im Fahrstuhl, unterwegs in die 22. Etage, denke ich, er ist jünger als du. 10 Jahre, 15. Und meine antrainierte gute Laune sinkt. Keinen letzten Blick in den Spiegel. Der Altersunterschied ist die nicht zu überspringende Hürde. Ich sehe ein unbewegtes Gesicht, ein gefrorenes Lächeln über der extravaganten Krawatte, dem weißen Hemd. Gleich hält der Fahrstuhl, gleich ist es da, das kleine Nichts, das ich bin. Ein langer Flur, an seinem Ende der Teamleiter in seiner Tür. Er blickt mir entgegen, Neugierde im Blick. Ich sehe es deutlich. Er steht in der Tür und ich merke, dass seine Neugierde mich überrascht. Er ist älter als ich. Dieser Mann ist um einiges älter als ich. Hässliche, graue Haare. Ich laufe auf ihn zu und alle Nervosität fällt von mir ab. Mit jedem Schritt werde ich ruhiger. Ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen ich geschrieben habe. Ich laufe klack, klack, klack und das Alter dieses Mannes macht mich froh. Ich habe eine Chance, denke ich. Er tritt einen Schritt zur Seite. Seine Hand weist auf den Besucherstuhl. Der Schreibtisch ist zu mächtig für diesen Raum. Wir setzen uns. Gleichzeitig. Erzählen Sie mir von sich, sagt er. Er wünscht, dass ich was Persönliches erzähle. Was aus meinem Leben. Etwas, das sich mir eingeprägt hat, das mir wichtig ist oder wichtig gewesen ist. Ich weiß nicht. Und das macht mich unsicher, denn mir will nichts einfallen. Mein Leben verlief bisher ganz normal. Ist es ein Manko? Okay, höre ich ihn sagen. Treiben Sie Sport? Ist es wichtig? Nein, Sie treiben keinen Sport. Okay. Finden Sie, dass ich alt und hässlich aussehe? Keine Antwort? Aber wenn man ausspricht, was man denkt, findet man eher zusammen. Nein. Wir brauchen lange, um das Selbstverständliche zu kapieren. Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Der Kopf... Ein Archiv, irgendwann vollgestopft mit gruseligen Sachen. Wer möchte sich darüber beugen, um darin zu stöbern? Sie? Vor einem Bewerbungsgespräch stehe ich lange vor meiner Kleiderstange. Ich trage entweder Kostüm oder Hosenanzug, sehr gerne grau. Also sämtliche Grautöne, von Metallic bis Anthrazit. Kaum Farben. Nicht grün, nicht blau und auch nicht schwarz. Im Treppenhaus kehre ich häufig wieder um, weil mir unpassend erscheint, was ich anhabe. Nochmal vor die Kleiderstange. Ich finde aber nichts Besseres als das, was ich anhabe. Und ich denke, Es ist nicht deine Kleidung, du bist es. Du bist eine graue kleine Maus. 3. Daheim. Lin und Lun in den Betten. Unsere Wohnung besteht aus ihrem Zimmer, meinem, Küche, Flur und Bad. Unsere Betten stehen in ihrem Zimmer nebeneinander. Es kommt vor, dass wir uns streiten. Dann schiebe ich mein Bett an die gegenüberliegende Wand. Jeden Morgen joggen wir hintereinander in entsprechender Kleidung 20 Minuten. Vorraum, mein Zimmer, ihr Zimmer, Küche, Bad, den ganzen Flur entlang und wieder von vorn. Wenn wir mit dem Joggen fertig sind, ziehen wir uns um und kehren in unsere Betten zurück. Er starrt immerfort an die Decke. Denkt er an die Hunde, die er gehabt hat? Ans Meer, an kurze Hosen? An seine Shellac-Platten? Keine Ahnung. Er dreht seinen Kopf plötzlich zur Wand. Schaut die Wand an. Er hat geseufzt. Keine Ahnung, warum. Aber dann fragt man doch nach. Man muss unerbittlich nachfragen. Frag doch. Ja, aber die Frage muss gut sein. Na sicher. Die Frage muss sitzen. Ich frag aber nicht. Und ich hab nicht geseufzt. Fertig, bumm. Wenn es soweit ist, dann gibst du es mir. Ja, sicher. Im anderen Fall gibst du es mir. Ja, ist doch klar. Kann morgen schon sein. Ja. Versprochen? Versprochen. 4. Der Mann an seinem Fenster. Ich stehe am Fenster, trinke Bier. Regen fällt schräg in feinen Tropfen. Im Schein der Beleuchtung über der Straße sehe ich den Regen wie einen hauchdünnen Vorhang. Nass ist die Straße. Sie glänzt. Sie ist leer. Kein Mensch, kein Hund. Stille. Drüben im Hochhaus, 9. Stock, steht wer. Jemand lehnt gegenüber auf den Balkon, lässt sich an den Türrahmen gelehnt, sieht die Person hoch zu meinem Fenster. Aber aus welchem Grund? Gibt es einen Grund, hochzuschauen zu meinem Fenster? 12. Stock. Als wäre es die Aufgabe dieser Person, ein Auftrag, für den sie bezahlt. Ich hebe meine Hand. Wie zum Gruß hebe ich meine Hand, sodass die Person es deutlich sehen kann. Ob sie die Geste auf sich bezieht, kann ich nicht erkennen. Und siehe, die Person auf dem Balkon, Hochhaus rechts, hebt ihre Hand, lässt sie einen Augenblick in der Luft stehen und dann lässt sie die Hand wieder sinken, wendet sich ab und weg. Sie ist plötzlich weg. Ich stelle meine Flasche ab, runter mit der Jalousie. Zack, Schluss jetzt, Schluss. Ja, sowas passiert. Man schaut an die weiße Wand und hört alle Fragen. Man geht in die Küche, ein Glas fällt zu Boden. Schon ist das Durcheinander da. Man sitzt am Küchentisch und Hass zieht einen ins Herz. Auf einmal ist man voller Schmerz und Weh und gleichzeitig voller Hass. Selbstverständlich auf sich selbst. Und nicht viel später heißt es, hör mal, hallo, was soll denn das? Der Karren läuft doch irgendwie jedenfalls. Solange man nicht dauernd Früheres. Und bums, hat man die Sache im Griff. Zunächst jedenfalls. Und dann schwappt irre schönes Gelächter aus einem hervor. Und ja, mein Gott, was war ich einst für ein Kerl? Und jetzt nur dunkel da drüben, Hochhaus, 9. Stock. Nirgendwo mehr Licht. 5. Daheim, Lin und Lun in den Betten. Gestern Nacht konnte ich in mich hineinsehen. Ich habe gesehen, wie es zuckte und zappelte. Schön sah das aus, sehr schön. So lebendig. Und er, wie er da liegt, so unbewegt. Als gäb's da nichts mehr. Nicht Schönheit, nicht Licht. Keine Liebe, nicht. Nicht Freude, nicht Spaß. Als gäb's gar nichts mehr. Als hätte er alles vergessen. Ich ruf zu ihm rüber. Ich fühle mich gerade richtig scheiße. Bist du sicher? Ja. Dann drück dich präziser aus. Ich fühle mich ein bisschen einsam. Warum denn? Na, manchmal ist es eben so. Damit muss man fertig werden. Und wenn nicht? Wie, wenn nicht? Wenn wir bereuen, dass wir nicht genügend aufeinander. Du nicht auf mich, ich nicht auf dich. Wenn wir nicht genug geliebt. Ignoriere es. Alles pendelt sich wieder ein. Und wenn nicht? Wenn sich das auswächst. Ja, dann unternimm doch was. Ja, was denn so auf die Schnelle? Aber wie soll ich das wissen? Keine Ahnung. Du hast mal gesagt, wenn zwei Liebende in Liebe zusammenhalten, hält der eine den anderen fest. Und der Zusammenhang hält sie beide fest. Das hab ich gesagt? Das ist wunderschön. Ist lange her. Ich wusste, dass es sie gab. und dass seine Nächste kommen würde. So lange ist mir das nicht eingefallen. Sein ganzes Zeug habe ich weggeworfen. Die Kinder sprachen schon ganze Sätze, als er wieder auftauchte, kam einfach wieder an, setzte sich mir gegenüber, wortlos. Und ehe ich mich versah, kniete er vor mir nieder, legte seinen Kopf in meinen Schoß. Ich strich ihm übers Haar und das war der Fehler. Das war der Fehler. Er zog wieder ein. Schrieb er noch Gedichte oder was? Eines Abends, als er von ihr nach Hause kam. Spucktest du ihm in die Fresse? Erst nach einer Weile nahm er die Waffe in meine Hand wahr und sagt, du bist doch total verrückt. Das lieb ich so an dir. Das hat er gesagt? Plötzlich begriff er, was er an mir hatte. Bevor mich Mitleid überkommen konnte, sagte ich, ein Mensch ohne Regeln bist du. Keine hast du beachtet. Was tat er? Hat er um sein Leben gefleht? Er sah mir in die Augen, er weinte. Glaub ich nicht. Er bat mich um Vergebung. Meine Hand, die die Pistole hielt, zitterte. Er sah es, bekam wieder Oberwasser und rief, hör doch mal zu. Ich blieb hart, ich hab mir nichts vormachen lassen. Hast du mich erschossen? Ja, hab ich. Grauenhaft. Ja. Und dann? Was haben wir dann gemacht? Weiß ich nicht mehr. Du musst doch wissen, was wir dann gemacht haben. Es ging halt weiter. 6. In der Wirtschaft. Wir waren lange nicht hier. Warum nicht? Weil wir früher oft hier waren. Ist das die Erklärung, weil wir früher oft hier waren? Ja, genau. Es ist aber nicht mehr so wie früher. Aber gut, nun sind wir hier. Man sieht heute gut aus. Und es ist ein gutes Lokal. Warum waren wir so lange nicht hier? Ich verstehe das nicht. Was haben wir denn immer gemacht? Was habe ich in den letzten Jahren gemacht? Kannst du mir das sagen? Also ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich schwanger. Zum dritten Mal in diesem Jahr? Früher haben wir die Fahrräder genommen. Ist lange her. Ja. Eine ferne Zeit. Total ferne Zeit. Ich hatte vergessen, was für ein angenehmes Lokal das ist. Ja, weil der Wein gut ist. Wir hätten längst wieder hergehen sollen. Aber wir sind ja umgezogen. Du wolltest umziehen. Ja. Weil man mit einem halbwüchsigen Sohn mehr Platz braucht. Meine Frau betrachtet mich schweigend. Woran bin ich schuld? Ich komme nicht drauf. Ich arbeite an den Wochenenden und will es auch. Ich kann von Glück reden, wenn es so bleibt. Und warum soll es nicht so bleiben? Ich bin wer in der Firma. Mir kann keiner das Wasser reichen. Noch jedenfalls nicht. Weißt du, was ich mir vorgenommen habe? Dass wir es uns heute gut gehen lassen. Dass wir einfach mal fröhlich sind. Ja, das will ich auch. 7. Der Mann an seinem Fenster. Ich stehe am Fenster, trinke Bier, habe mich vom Bett aus im Dunkel zum Fenster getastet. Vielleicht, dass ich was sehe drüben. Hochhaus, 9. Stock. Aber nichts da. Nichts. Und wenn ich rüber? Am Haus der Person klingeln, eintreten und schauen, ob was geht? Was reden? Was Normales? Das Wetter? Die Kunst? Schwarz-Weiß-Komposition? Das Beige bei Bacon? Das Zyklamenrosa? Wie wenn ein Schwein sich im Dreck gewälzt hat. Wunderbar, sage ich. Sowas in der Art. Oder überhaupt das Medium Farbe. Oder ob möglicherweise schon ein Tumor im Hirn. Ein Wahnsinn. Sie lacht. Die Person lacht. Wir lachen. Oh, was für eine Nacht. Weiß die Bäume. Die Straße da unten. Schön und rein und weiß bedeckt da unten alles. Ich gehe einfach wirklich rüber, stampfe durch den hohen Schnee, durch die Grünanlage und die Bäume singen, die hohen alten Bäume singen, schön und schmerzerfüllt. Und auch die immer dichter fallenden Schneeflocken singen. Trotz der meine Ohren bedeckenden Wollmütze höre ich die Bäume und ihre Schneelast singen. Immer mehr Schnee fällt. Alles liegt in unbegreiflicher Schönheit. Man lacht und zieht auf der nächsten Parkbank die Schuhe aus. Man stellt sie nebeneinander unter die Parkbank. Man arbeitet nun nicht mehr, man denkt an vieles. Man ist sich bewusst, dass die stark fallenden Temperaturen das Blut erstarren lassen und somit alle zum Fortbestand des Lebens notwendigen Verrichtungen des Körpers außer Kraft, das heißt unmöglich gemacht werden. Dann mit der Zeit tritt bleierne Müdigkeit ein, als dann die unaufhaltsam stärker werdende Neigung zum Schlafen, bis man schließlich von Bewusstlosigkeit befallen, beinahe übergangslos in den endgültigen Schlaf sinkt. Und sie, womöglich auf ihrem Balkon, sieht runter Sieht auf mich, wie ich durch die pechschwarze Nacht laufe und immer mehr Schnee fällt. Aber ich komme voran. Trotz meiner schweren Winterschuhe komme ich gut voran. Aber wir haben Sommer. Das ist die Lage. Wir haben eine wunderschöne, wenn auch regnerische Nacht. Und ich sehe in der Ferne den Bahnhof. Kaltes Licht. Kein Mensch zu sehen. Eine Weile laufe ich den Gleisen entlang. Ich habe Zeit, denn meine Rechnung nach trifft erst in 8 Minuten an dieser Stelle der Regionalexpress ein. 8. Daheim. Lin und Lun in den Betten. Auf dem Tisch stehen Kerzen, festliche Stimmung. Wir haben ein Fertiggericht gegessen, ein Glas Wein getrunken, dann sind wir zurück in die Betten. Da liegen wir also. Wir lächeln uns zu. Ich ihm, er mir. Ich mochte die Wälder so gern. Das Dunkel der Wälder. Aber ich bin nicht in sie hineingegangen. Vielleicht war das nicht richtig. Ich würde alles wieder so machen. Und du? Ich muss überlegen. Du musst es jetzt sagen, man weiß sowas. Ich würde alles anders machen, spontan gesagt. Würde ich. Ja, glaubst du, ich nicht? Und noch was. Waden hast du keine mehr, Beine wie bleiche Striche und deine Zähne liegen mal hier und mal da. Selber. Du bist hässlich. Selber. Krumme Wirbelsäule, aber Perücke. Ja, ja. Aus ist mit der Liebe. Aber wenn's soweit ist, hast du's parat und gibst es mir. Ja, wenn's soweit ist. Schwör's. Bei allem, was dir. Sprich's aus. Sonst zählt es nicht, verdammt nochmal. Bei allem, was mir heilig. Im anderen Fall gibst du es mir. Natürlich, klar. 9. Der Mann an seinem Fenster. Ich stehe am Fenster, trinke Bier. Habe lange gebraucht, den Weg von den Bahngleisen zurück. Stunden habe ich gebraucht. Man versteht ja nie alles. Dann, plötzlich, versteht man alles. Das Zimmer kalt, mein geliebtes Zimmer, in dem ich stehe und lausche, horche, einfach so rein in die Stille. Leise zirpen noch die Rohre. Vorhin, ich in Schräglage in meinem Sessel, um mich rum, vollkommen totale Stille. Mir war noch ein wenig übel von dem Zusammenprall mit dem Zug. Auf der Stirn Schweißtropfen. Ich wisch mir das blutdurchtränkte Taschentuch übers Gesicht. Und der Atem geht mir wie toll. Und jetzt fällt mir der Nachrichtensprecher ein, der berichtete, dass der Lokführer des Regionalzugs in Richtung so und so, unterwegs nach so und so, ein ungewöhnliches Vorkommnis bemerkt zu haben geglaubt und der Leitstelle sofort mitteilte, einen kurzen, harten Schlag gehört zu. Und jetzt, wo die Furien keine Ruhe nicht geben, ich nicht Herr im eigenen Haus, denn die Furien toben, wie sie wollen. Da erscheint die Person, tritt auf ihren Balkon und sie schaut und sie raucht. Und das ist, was ich jetzt von ihr weiß. Zehn. Vorstellungsgespräch. 6:30 Uhr morgens im Keller, 50 Minuten Hometrainer. 17 Minuten für Duschen, Rasur, Ankleiden inklusive Binden der Krawatte. Dann klingelt der Chauffeur, eine Dreiviertelstunde Fahrt, Montag bis Samstag, jeweils 7.30 Uhr. Im Wagen Zeitung lesen und Kaffee aus der Thermosflasche von Max. Er fährt mich seit 12 Jahren. Um 22 Uhr zurück. Gegen 23 Uhr zu Hause. TV an, ein paar Bourbons, 5 Zigaretten, eventuell ein Anruf. TV aus. Überprüfung der Alarmanlage? Okay. Alle Lichter aus, nochmal nachsehen, ob Elektroherd aus, ob Mikrowelle aus, alles in Ordnung. 2 Schlaftabletten. Ich habe den Eindruck, die mir gegenüber sitzende Frau würde mir gerne ihren Kaffee ins Gesicht schütten. Ich verhalte mich mit Sicherheit falsch. Ich wirke natürlich unsicher. Vielleicht mit der Faust auf den Tisch schlagen, bildlich gesprochen. Ich muss mich darstellen, verdammt nochmal. Ich bin einfallsreich, sorgfältig. Ich bin sehr geschickt. Ich gehe vollkommen auf in alle mir gestellten Aufgaben. Was denken Sie über Gewalt? Ich besitze alle Plüschtiere meiner Kinder. Alle sind sie auf meinem Sofa versammelt. Von Zeit zu Zeit kommen sie in eine Lauge, 30 Grad. Wenn ich Besuch erwarte, müssen sie natürlich weg. Niemand würde das verstehen. Ich hole den großen Koffer aus der Abstellkammer. Um den Koffer schließen zu können, muss ich mich draufsetzen. Niemals würde ich sie weggeben. Den Teddybär, die Hunde, das weiße Schaf, den Elefanten, die Äffchen und so weiter. Nie. Ich halte gesellschaftliche Veränderungen durch Gewalt für möglich. Andererseits verurteile ich sie. Dann wieder denke ich, ohne Gewalt wird sich nichts ändern. Dann betrachten Sie die Gewalt als zulässig für die Erreichung von Zielen. Unter Umständen ja. Ich sag mal ja. Wenn man merkt, dass die Kluft zwischen dem Leben, wie es ist, und dem, wie es eigentlich sein sollte oder könnte, so irre groß ist, dann würde ich sagen, dann also, wenn man meint, so geht es einfach nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Greifen Sie zu. Rette mich, du Idiot. Jemand soll mich retten. Ich will gerettet werden. Es gibt aber Gewalt ohne Gewalttätigkeit. Nämlich, wenn verheimlicht, vertuscht und gelogen wird durch Leute, die von Berufswegen Gewalt verhindern wollen. Wenn ihr Ziel ist, bereits geplante Gewalt zu erkennen, wenn das klappt. Und wenn dann diese Leute dann über die Kenntnis der geheimen Vorbereitungen von den als gefährlich eingestuften Gruppierungen sich das Recht zum Zuschlagen nehmen, es haben, das Recht zum Zuschlagen eben. Und in der Lage sind, das dann auch zu rechtfertigen. Ich sitze vor seinem Schreibtisch. Er beugt sich weit vor und sieht mir in die Augen. Ich denke, Sie haben sich disqualifiziert. Was stellen Sie sich denn vor? Sie sollen mir die ausgeschriebene Stelle geben. Sie bekommen Bescheid, so wie es üblich ist. 11. In der Wirtschaft. Nichts mehr hier ist so wie früher. Das Personal, die Gäste, die Einrichtung, alles anders, alles neu. Aber wir kommen klar, es geht uns gut. Hans macht seins, ich mach meins, das geht zusammen irgendwie. Ich möchte nie alleine leben. Anfang 40 ist ein tolles Alter. Man weiß so viel, man weiß so viel über sich, man weiß, wie es läuft. Alle meine Kollegen sind super nett. Hans sieht mich seltsam prüfend an. Hans, was ist Hans für einer? Was denkt er? Was will er? Was ist denn, Gretel? Hallo? Worauf stoßen wir jetzt an? 12. Daheim. Lin und Lun in den Betten. Unterhalte mich. Womit denn? Keine Ahnung. Lass dir was einfallen. Und wenn ich keine Lust hab? Dann sag ich nichts mehr. Oder ich brech dir einen Finger. Ich habe keine Lust. Und später? Vielleicht später. Wirst du später Lust haben? Du hast mich getötet, verdammt nochmal. Du bist mir was schuldig. Na gut. Weißt du was? Ich weck dich nicht mehr, wenn du Albträume hast. Eine Weile schweigen. Dann stehe ich auf. Ich hab ihm und er tatsächlich zurück. Wir kloppen uns. Auf beiden Seiten große Wut. Wir ringen miteinander und wir keuchen wie verrückt. Ein Stuhl fällt um, noch einer, dann auch der kleine Tisch. Und der Teppich ist ganz verwurstelt. Weiter geht's. Zwei schwankende Säcke. Auf einmal... Aufhören! Jesus! So was Blödes! Du hast recht, das ist vollkommen dämlich! Hab ich dir wehgetan? Ist alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Dein Hemd ist eingerissen und deine Nase blutet. Das macht nix. Haben wir nun alles geklärt? Ja, haben wir. Und wenn's soweit ist, dann gibst du es mir. Ja, doch, ja. Versprochen. 13. Der Mann an seinem Fenster. Ich bin hier am Fenster, trinke Bier. Warte, ob sie sich zeigt. Die Person, irgendwann. Manchmal während des Lebens Frühlingstage mir durchs Gemüt, aber jetzt Stille. Still die Wohnung, still die Straßen. Kein Geräusch, kein Auto, kein Nichts. Vollkommen große Stille, wie nach einem Schlag. Hocken alle in ihren Kellern, dicht gedrängt und warten ab. Warten stumm. Oder reden die was? Ich aber erwarte den unsterblichen Morgen. 3 oder halb 4 Uhr morgens. Meine Vateruhr vom Uhrmacher zerstört. 30 Jahre die Uhr getragen, um sie vom Uhrmacher zerstören zu lassen. Trauer um diese Uhr. Einen Moment lang wirkliche Trauer um meine Uhr. Und um die, die nicht mehr da sind. Erika, Isabel, Ludwig und die anderen. Und noch nicht die vollkommene Einstellung, die man halt braucht. Ruhe hier! Ich muss mich überzeugen. mich den bald Gewesenen. Na, hör mal. Dubidubidu, Herr Je, noch mal oder was? Einem schönen Ende mitten ins Gesicht lachen. Heiteren Herzens in die Nacht. Eine Kleinigkeit essen irgendwo im Stehen oder an einem gedeckten Tisch aufgestellte Stoffservietten. Sanftes Gedudel vom Band. Oder nichts. Oder das Zimmer ausräumen und dann horchen. Horchen, ob was ist. Ob da was ist. Verstehst du, dass ein Ruckzuck aufhalten kann. Vielleicht die Vögel am Tage, ihr Flügelschlag. Aber dann werden die Körper klein und kleiner. Auf einmal Müdigkeit, wenn sie verschwunden. Dann sieht man auf der Straße ein Kind vom Fahrrad aufs Pflaster stürzen und anklagend schreien. Man sieht Blut. Man sieht einen nackten, kranken Köter winselnd, demütig schauen. Ein Feuerstrahl dringt ein ins Herz und dahin erstmal fürs Erste die müde Müdigkeit. Daheim. Lin und Lun in den Betten. Ich kannte eine, die trug einen Mantel bis zu den Fußknöcheln. Leopardenmuster. Wie geht's nun weiter mit uns, fragte sie immer wieder. Ich würde alles regeln, habe ich gesagt. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Du wiederholst dich, meinte sie. Ich sehe noch ihren Blick, ihr Gesicht trug plötzlich den Ausdruck großen Zorns. Ein Ausdruck wie ihn auf der Bühne Opernsängerinnen in Augenblicken dramatischer Erregung aufsetzen. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Erzähl was. Was von früher? Was denn von früher? Was Schönes von früher. Wie? Was vom Schönen früher, wo ich auch war. In der Wirtschaft. Es ist überraschend angenehm hier. Nur meine Hand stört mich ein bisschen. Sie liegt so komisch neben dem Weinglas. Ist das überhaupt meine? Und weißt du, was ich mich noch frage? Der Fuß da so seltsam abgedreht, ist das auch meiner? Ich liege am Boden. Ich habe aber doch eben mit Hans geredet. Bist du gefallen, oder was? Was weiß ich? Ich weiß nicht. Der Mensch fällt. Es ist so schummrig, plötzlich ein so seltsames Licht. So lang erlebt. Ist doch so. Oben läuft der Fernseher, in der Küche das Radio. Und ich hier auf dem Teppich. Ich weiß nicht, was tun gegen den Lärm aus dem Radio, gegen den Lärm aus dem Fernseher da oben. Schöne Scheiße. Das kannst du laut sagen. Wo bin ich? Bin ich da auch? Was? Ich will wissen, wo ich bin. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin allein. Ich bin allein. Bleib ruhig. Warte doch erstmal ab. Auf was soll ich denn warten? Weiß ich auch nicht. Wie habe ich den ganzen Lärm aushalten können? Wir haben ihn nicht wahrgenommen. Wir haben immer zu tun gehabt. Ja, sicher haben wir zu tun gehabt. Wir haben immer noch zu tun, lieber Himmel. Gretel, soll ich Erdnüsse für dich bestellen? Oder Oliven? Was habe ich die letzten Jahre gemacht? Was haben wir gemacht? Ich weiß es nicht. Wo ist es hin? Wo ist unser... Ich kann das nicht beantworten. Er färbt schon seine Haare. Wir essen nur gesundes Zeug. Hör mal, ich glaube, du trinkst heute zu schnell und zu viel, lieber Hans. Na logisch. Hoch die Tassen. Prost, hoch, hoch. Bist du denn völlig verrückt geworden, Gretel? Gibt es einen Trost? Es gibt keinen. Gibt keinen Trost. Ich habe die Wände in der neuen Wohnung gestrichen, das teure Linoleum verlegt, habe Vorhänge gekauft, einen Tisch für die Gäste, Stühle, Geschirr. Alles unsinnig. Alles viel zu teuer. Nach Möglichkeit gehe ich mit dem Sohn ins Kino, schaue nach seinen Hausaufgaben, ich fülle die Spülmaschine, fahre zum Supermarkt, mein Arbeitszimmer halte ich selber in Ordnung, aber es ist nicht genug. Es ist nie genug. Ich weiß, lieber Hans. Der Kellner sieht schon her. Sind wir zu laut? Er will uns loswerden, aber dem hau ich die Faust ins Gesicht. Gretel, ich liebe dich. Nehmen wir noch einen Wein? Manchmal muss ich heulen. Keine Ahnung, was das soll. Spät am Abend beim Zähneputzen. So ein Scheiß. Ist das, weil du glücklich bist, frage ich mich. Oder ist das was ganz anderes? Was weiß ich? Ja, sicher nehmen wir noch einen. Daheim. Lin und Lun in den Betten. Wir liegen in unseren Betten. Die Vorhänge wehen, es kommt ein Gewitter. Der Fernseher ist an, aber ohne Ton. Draußen ruft jemand. Wer weiß warum und nach wem der ruft. Schon ist wieder still und langweilig. Was tust du? Ich denke. Du denkst? Jawohl, ich denke. Darf ich alles denken, aber nicht alles tun? Dann denke ich, darf ich alles tun, nur nicht denken? Und dann denke ich, ich darf alles tun, solange ich nicht denke. Über dem Spiegel im Bad hängt schon wieder ein Tuch. Na und? Wie soll ich mich da schminken? Ich habe mich aus Versehen nackt gesehen. Es war furchtbar. 17. Vorstellungsgespräch. Wann bekomme ich Ihren Bescheid? Sehr bald. Sagt es. Schaut mich aber nicht an. Sonntags trage ich Jeans und eine alte Schwabbelstrickjacke. Eine Selbstverordnung. Mein Laptop gebe ich bei der Nachbarin ab. Sowas leiste ich mir inzwischen. Ich frage mich, was noch kommt. Wofür ich das alles mache, so ohne Nachkommen. Die Bilanzen rauschen mir auch sonntags durch den Kopf, obwohl wir längst in China produzieren. Dann gehe ich auf den Hometrainer. Ich lege etwa 70 Kilometer zurück, danach bin ich ein bisschen fertig. Fühle mich aber gut. Wir stehen an der Tür seines Büros. Er, die Hand auf der Türklinke, sieht mir wieder in die Augen. Was ist das auf seinen Schuhen? Ist das Blut oder Ketchup? Ist das Blut oder Ketchup? Ist Tinte, sagt er. Und als ich zum Duschen ins Bad ging, stand da einer und er hielt eine Axt in den Händen. Schlägt er mit der in die grüne Kachelwand und auch in die Waschbecken. Steht und schlägt und achtet nicht auf mich. Woher hat der die Axt? Die Fliesen am Boden um ihn herum gespalten, viele zerhackt. Aber der Mann holt weiter aus, immer wieder. Die Axt schwingt über ihm, dann rein in die Wandkacheln, die nur so splittern, die Waschbecken nicht mehr an ihrem Platz. Gleichmäßig, unbeirrt seine Armbewegungen, haut er die Axt in die inzwischen freiliegenden Rohre. Ich sehe Wasser herausstürzen, sehe Blut am Boden, sehe unter seinem linken Hosenbein Blut hervorrinnen. Ich sehe ein Gemisch aus Wasser und Blut. Seine Nike Air Max sind hin, fährt es mir durch den Kopf. Plötzlich hält er mit dem Wüten inne. Ich kann das erklären, sagt er. Ich kann das alles erklären. Und lächelt mir im Spiegel zu. Liebe Monika, ich befehlige hier eine Menge Leute. Ich sage, so und so muss es sein und so wird's gemacht. Was mache ich nur mit Ihnen? Jetzt schweigen. Eine kleine Weile sagen wir nichts. Dann fasst er nach meiner Hand. Auf einmal halte ich eine weiche, blasse Hand. Trinken wir noch was irgendwo? 18. In der Wirtschaft. Gretel sieht gut aus und ist guter Dinge. Na also, ich auch. Eine Fröhlichkeit muss manchmal herbeigezwungen werden, obwohl das paradox scheint. Noch ein Paradox. Die Liebe ist kalt, oder wie? Oder nicht? Die Liebe ist das kälteste aller kalten Ungeheuer. Ich behalte das für mich. Das war an einem sommerlichen Nachmittag. Warum fällt mir das jetzt ein? Da war das energische Klacken deiner hohen Absätze. Immer hin und her das Getrappel übers Parkett. Und mir war, als ginge es augenblicklich scharf hinunter. Einen steil abfallenden Berg runter und immer so weiter. Abwärts, in rasendem Tempo, rein in pechschwarze, dichte Schwärze und weiter das Pfeifen und ein Rauschen dazu. Ich stürzte in Eiskaltes, auch meine Organe erkalteten. Alles kalt, alles, auch der Mund schlagartig kalt. Der Kopf, der Körper steif vor Kälte. Ich weiß, aber warum fängst du jetzt damit an? Willst du den Abend kaputt machen? Ich sah Risse an der Zimmerdecke, langsam breiter und größer werdend. Brockenweise fiel der Putz zu Boden, dann die Löcher in den Wänden. Ich erinnere mich genau, aus meinen Augen tropfte, nein, sickerte was und da waren Blitze am Himmel. Was denn für Blitze? Ich sehe dich genau vor mir in deinem Zimmer. Vor den Fenstern flogen Holzteile vorbei und aufgequollene Planken und alte und moderne Stühle und noch mehr Teile. Aber am traurigsten waren die Hunde. Vorbeisausende kleine und große Hunde, eine irre Angst im Blick. Dein Koffer auf der Liege war zur Hälfte gefüllt. Ich stand in der Tür. Ich glaube, ich schrie, du kommst hier nicht raus. Nur über meine Leiche. Ja, und ich hab gelacht. Deine Hände schichteten, falteten, ordneten, alles rein in den Koffer und begraben. Ich erinnere mich, dass ich über dich gelacht habe. Ich hielt das Gewehr meines Großvaters, das aus dem Keller. Im Nebenraum sagte jemand, man kann so etwas nicht tun. Es klang eindringlich, sehr bestimmt. Aus dem Kleiderschrank wehte kalte Luft. Ich schoss. Irgendwohin. Ich erkannte mich nicht wieder. In die Decke. Du hast nur geseufzt. Da schoss ich nochmal. Diesmal hinein in die Jacken, die Blusen, Hosen, Schuhe. Das ist nicht in Ordnung, habe ich gesagt, oder? Weiß ich nicht mehr. Es war jedenfalls Nachmittag. Es war um die Kaffeezeit, als ich dir das Gewehr weggerissen habe und beinahe... Ich war sehr erschrocken, habe den Notarzt gerufen. Wir haben großes Glück gehabt, sagte ich mir, als ich mit 3 Tassen Kaffee aus der Küche zurück ins Zimmer... Der Arzt sagte, ich kann nichts Gravierendes finden, in einer ruhigen, gesetzten Art. Da ist nichts Besonderes. Ich machte nochmal Kaffee. 19. Daheim. Lin und Lun in den Betten. Bin ich schon geschrumpft? Bin ich kleiner geworden? Nein, du siehst gut aus. Du machst mir nichts vor. Nein, es ist so, wie ich sage. Du siehst gut aus, richtig gut. Du sagst es nicht, um mich zu beruhigen. Nein. Um mich glücklich zu machen. Nein. Danke. Dann hätte ich nun gerne meine Krone. Ist nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Du bist hier nicht mehr der Chef. Wie? Wie ich gesagt habe. Ich will meine Krone. Wenigstens für einen Augenblick. Einen kleinen, nur bis morgen früh. Herrgott! Darüber muss man doch reden können. Eine kurze Stunde nur. Hör zu, ich sage, alles kurz und klein hier. Ach! Ach, das macht mich traurig. Ich schließe einfach die Augen. Der Mann an seinem Fenster. Und siehe die Person. Ich kann sie sehen, Hochhaus rechts, 9. Stock. Schwaches Licht im Raum hinter ihr. Man will doch immer erfahren, was man nie erfahren, also nie wissen wird. Aber sie weiß es. Sie vernimmt die Nachricht von meinem Tode. Macht sich gerade was zu essen. In ihrer Küche. Steht am Herd und achtet darauf, dass nicht anbrennt, was in der Pfanne liegt. Rührt. Hört auf mit dem Rühren. Schaut hinein, irgendwo. Ich kann das erkennen. Ihr Gesicht ganz bleich. Die Person hat Mühe mit dem Atmen. Greift sich an die Kehle. Ihre Lippen blau. Wankt durch das Zimmer. Hebt den Arm mit komischer Drohgebärde. Schüttelt die Faust, blickt zur Decke. Wem droht die Person? Droht die Gott oder mir? Sie ruft was. Ich verstehe es nicht. Sie ruft. Sie droht gegen den Himmel an auf ihrem Balkon. Die Person ist eine Skulptur des Schmerzes, hoch aufgerichtet. Sieh mich. Hier bin ich, Herr. Ich will dir gerne folgen, wenn du mich rufst. Aber nicht in dieser Nacht. Nicht in dieser Nacht. Und jetzt, hörst du? Überschwemmt von Glück taste ich glücklich mich im Dunkel, langsam ohne Selbstvorwürfe vom Fenster mich zu meinem Sessel. Und ein Wind weht. Und die Wände knacken leise. Und ich höre mich ein bisschen röcheln. Hab nicht aufgepasst und mich verkühlt. 21. Vorstellungsgespräch am See. Er wollte ins Grüne. Ich stehe auf einem Bootssteg, der Teamleiter neben mir. Er meinte, dass ich gute Chancen hätte. Und ich will diesen Job. Mein Kleid gefällt ihm. Das Second-Hand-Kleid. Lila und ein bisschen verschlissen am Saum. Seine Nasenflügel beben. Ihr Kleid ist sehr hübsch. Die Bergkette da drüben schimmert in dunklem Grün. Gleich geht die Sonne unter. Schön sieht das aus. Sein Name ist Friedrich. Sie werden lachen, ich kann nicht schwimmen. Gleich ist es dunkel. Am anderen Ufer sieht man schon die Lichter. Schön, oder? Er hat einen Tisch im Lokal bestellt. Der See liegt in vollkommener Ruhe. Ich trete hinter ihn, sehe auf seinen Rücken. Ich verpasse ihm einen kleinen Stoß. Schon ist es passiert. Ich höre ein kurzes, scharfes Geräusch. Dann schließt sich die Wasseroberfläche über ihm. Er versinkt. Lieber Gott, ich sinke. Es geht schnell hinab. Ich sinke. Der See ist tief. Ich wusste nicht, dass dieser freundliche See so tief ist. Ich halte Mund und Augen fest geschlossen. Es hilft aber nicht. Das Ende ist nah. Auf einmal geht es so schnell. Und keine Zeit zu begreifen, dass es schnell geht. Gleich ist es vorbei. Gleich. Jetzt taucht er japsend wieder auf. Ich kann seinen Kopf, die wild rudernden Arme sehen. Ich löse den Rettungsring vom Seil und werfe ihn ins Wasser. Dann laufe ich über den Bootssteg am Lokal vorbei bis zur Bushaltestelle. Daheim. Lin und Lun in den Betten. Was hättest du gemacht, wenn ich dich verlassen hätte? Ich meine, für immer. Hast du aber nicht. Nur mal so gefragt. Ich weiß nicht. Was für eine Frage. Überleg doch. Gut, ich überlege. Und sag's dir dann. Vielleicht komme ich drauf. Und jetzt fällt mir ein, das war an einem späten Abend im Herbst. Er wollte noch eine Runde mit dem Hund drehen. Ja, ja, dachte ich. Dann gucke ich eine Weile fern, denke aber an das Flittchen. Ich denke, du suchst jetzt die Nummer raus und rufst sie an. Du rufst sie einfach an. Ich sehe genau, wie ich im Bad in den Spiegel über dem Waschbecken starre. Die Zigarette hängt mir im Mund, ich sehe hässlich aus. Trockene Tabakbrösel fallen ins Waschbecken. Ich spüle sie weg. Dann zähle ich bis 100. Die Flittchenstimme klang nicht abweisend. Nein, sie klang freundlich. Machen Sie sich keine Gedanken, sagte sie. Dazu gibt's keinen Grund. Ihr Mann ist nicht hier. Das nehme ich ihr natürlich nicht ab. Aber ich sage, es tut mir leid, dass ich sie gestört habe. Ich bitte Sie, sagt die Nutte. Und eine kleine Atemlosigkeit liegt in ihrer Stimme. Trotzdem sage ich noch einmal bla bla bla, dass es so spät sei, so etwas. Ich gehe nie früh schlafen, es ist kein Problem, sagt sie. Später warte ich vor dem Lokal, das sie vorgeschlagen hat. Ich sehe sie im Fond des Taxis, sie steigt aus. Eine gut aussehende Frau. Ich stehe unbeweglich, als sie auf mich zukommt. Sie sieht wirklich gut aus, das musst du zugeben. 1A Make-up, hohe Absätze. Ich wende mich in einem Schwarz-Weiß-Film und ich bringe die natürlich um. Ich schneide die Kehle durch. Sie kommt also betont langsam auf mich zu und bleibt unmittelbar vor mir stehen und ich... Was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht was. Sie war eine hervorragende Kartenspielerin. Ihr Name war Lucia. Wir trafen uns 2-mal im Monat. Wir gingen in Cafés, wir redeten. Wir hatten eine wunderbare Zeit. Davon weiß er nichts. Nie und nimmer wäre drauf gekommen. In der Wirtschaft. Gretel, willst du wirklich noch ein Kind? Ja, will ich. Alles wird noch mal neu. Unser Alltag, unsere Gefühle, die nächsten Jahre. Ich weiß nicht, Gretel. Ich meine, ja, einerseits. Andererseits, ich weiß nicht. Mitten im Tag schlafe ich ein. Irgendwann schrecke ich hoch. Ich bin wütend. Ich war doch gar nicht müde. In der Nacht sprechen flüsternd welche, aber ich verstehe es. Einer sagt... Hören Sie, warum gibt es Sie noch immer? Wofür taugen Sie? Wofür sind Sie nutz? Was erwarten Sie von uns, idiotisch wie Sie nun sind? Und er hat ja recht, denn ich habe nicht genug getanzt. Macht aber nichts, die Zeit ist sowieso vergangen. Ich höre den Teppich unter mir atmen. Ich kann es genau hören, weil es jetzt so still ist. Jemand schaltete wohl das Radio aus in der Küche und auch den Fernseher oben auf dem Regal. Warum ist es so still auf einmal? Hörst du das auch? Warum ist es so still? Wir sind die Letzten, Gretel. Wir sollten gehen. Feierabend. Das Personal wartet darauf, dass wir gehen. Also. Ja, gehen wir. Das war mal ein richtig guter Abend, findest du auch? Der Mann an seinem Fenster. Ich stehe am Fenster, trinke Bier. Komm, Schönheit, komm, Licht. Dunkel. Nirgendwo mehr Licht da drüben. Hinter allen Fenstern dunkel. Nur bei ihr nicht. 9. Stock, Hochhaus drüben rechts. Warten, dass sie sich zeigt. Sie zeigt sich nicht. Ich warte. Ich warte so lange, bis die Tür geöffnet wird. Die Person auf dem Balkon tritt und hoch sieht zu meinem Fenster, 12. Stock, bis sie ihre Hand zum Gruß. Und gleich wird es läuten. Es wird läuten. Gleich läutet es. Aber ich öffne nicht. Ich drücke nicht die Taste des Türöffners. Ich spreche nicht in die Sprechanlage. Ich frage nicht, wer da und aus welchem Grund. Noch nie habe ich in die Sprechanlage gesprochen. Ich brauche sie nicht. Ich benutze sie nicht. Denn keiner kommt hier, nicht und nie. Es ist aber so. Habe ich hier nicht Feuer gegeben der Person vorhin ein ums andere Mal? Sie mir gegenüber am Tisch. Sie an ihre Bluse, nestelnd, Knopf auf, Knopf zu. Nun vor meinem Fenster steht sie, die Frau. Steht vor meinem Fenster. Ja, ich habe meine Tür geöffnet. Sie ist lächelnd eingetreten. Meine Frage ist, warum lässt sie sich so viel Zeit? Dann merke ich, das stimmt ja gar nicht. Denn schon habe ich sie in mir. Unterhalb des Herzens steckt sie, glaube ich. Und jetzt höre ich auch den Schuss. Und ich sehe, wie ich zu Boden gehe. Dem harten Parkett entgegenkippe ich. Sehr langsam. Und endlich unten angekommen sehe ich unter meiner Kommode Staub. So viel Staub. Ich drehe den Kopf zum Fenster hin. Und ich verstehe. Jetzt verstehe ich alles. Draußen. Lin und Lun. Wenn wir plötzlich grundlos ärgerlich sind. So ist passiert, ja. Oder von richtig blöder Traurigkeit. Nennen wir uns zwei Möglichkeiten. Ins Bett oder rausgehen. Wir gehen in den Stadtpark. Laufen Sie herum. Laufen über die Wiesen. Wir laufen so gerne über die Wiesen. Aber die haben an jeder Wiese ein Schild aufgestellt. Für Hunde verboten. Für Hunde verboten. Ob das auch für uns gilt, fragen wir uns. Sie suchen Äste, finden sie. Wir bohren einen Ast tief in die Erde. Wir bohren einen Ast tief in die Erde. Vielleicht erwischen wir einen von ihnen. Vielleicht erwischen wir einen von ihnen. Elsie oder Karl oder Johanna. Wir sagen, holla, ihr Lieben, hallo. Ihr müsst nicht für alle Zeiten da unten schmoren. Es wird, wir rufen, Gott ist euer Freund, wie unsere auch. Und sie rufen zurück, danke, herrlich, das ist herrlich. Es ertönt ihr gewaltiger Gesang, den niemand hört. Aber wir. Dann gehen wir weiter, wir singen. Wir singen. Und die auf den Spazierwegen wenden keinen Blick von uns, fletschen die Zähne wie ihre Hunde. Werfen Kieselsteine hinter uns her. Ja. Betreten verboten. Aber wir laufen weiter über die Wiese. Na bitte rufen wir, bitte sehr. Ihr könnt uns mal. Ihr könnt uns alle mal am Arsch. Aus dem Leben der Nacktmulle. Capriccios von Astrid Littfass. Lin Gudrun Ritter, Lund, Christian Grashoff. Hans, Felix Knopp. Gretel, Katharina Marie Schubert. Monika, Angela Winkler. Der Teamleiter, Bernhard Schütz. Der Mann an seinem Fenster, Eric Hansen. Sowie die Autorin. Komposition Sabine Wortmann. Ton Wenke Decker und Bernd Bechtold. Regieassistenz Annelien van Hembeck. Regie Andrea Ghetto. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015. Redaktion Juliane Schmidt. Diese Sendung gibt es auch in der ARD Audiothek. Das beste Hören mit einer App auf dem Smartphone, vom Krimi bis zur Reportage. Was Sie wollen und wann Sie es wollen. Unser nächstes Hörspiel senden wir kommenden Mittwoch, den 17. Juli um 20 Uhr auf NDR Kultur. Bilder deiner großen Liebe. Es ist die letzte Arbeit, die Kultautor Wolfgang Herrndorf hinterlassen hat, bevor er sich 2013 das Leben nahm. Ein Romanfragment über die Suche nach der Liebe zur Welt und zu sich selbst. Erzählt aus den Augen einer aus der Welt gefallenen jungen Frau. An deutschen Bühnen feierte der Text große Erfolge. Das Hörspiel mit Musik von Sandra Hüller entstand in Kooperation mit dem Theater Neumarkt. Bilder deiner großen Liebe von Wolfgang Herrndorf. Mittwoch, 17. Juli, 20 Uhr auf NDR Kultur.